Kundgabe 6110. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.11.1954. Starker Glaube. Gelingen. Liebe. Im festen Glauben an meine Hilfe werdet ihr alles erreichen. Und ob es euch auch unmöglich erscheint. Denn bei mir ist kein Ding unmöglich. Nur muss der Geist der Liebe in euch wirken. Es muss alles, was ihr tut oder erreichen wollet, in der Liebe seine Begründung haben. Dann muss unstreitbar meine Liebekraft in Aktion treten, die ihr selbst durch eure Liebe euch erwerbet. Und so wird auch alles, was ihr tun wollet für mich und mein Reich, für euch ausführbar sein. Denn dann ist auch die Liebe zu mir und zum Nächsten die Triebkraft, die wieder das Einströmen meiner Liebekraft euch sichert und auch deutlich wirksam ist, wenn ihr nur glaubet. Ein fester Glaube ist ein großer Faktor für euer Gelingen, der aber auch vorhanden sein wird, wo die Liebe ist. Und so ihr schwach werdet im Glauben an meine Hilfe, so stellet euch nur ernstlich in eurem Herzen vor, dass ich doch die Liebe selbst bin, dass ich euch liebe und euch daher nichts versage als das, was euch zum Schaden der Seele wäre, was ihr aber von selbst nicht erbittet, so wie ihr in der Liebe lebt. Denn dann erkennet ihr auch hellen Geistes, warum ihr solches nicht erbitten dürfet. Doch so ihr euch in irdischen Nöten befindet, so euch euer Kreuz schwer bedrücket, so ihr euch in Gefahr befindet für Leib und Seele, dann kommt vertrauensvoll zu mir und ihr werdet meine Liebe erfahren. Ihr werdet Erfüllung eurer Bitten finden, weil ich euch liebe. Meine tiefe Liebe müsstet ihr euch immer wieder vor Augen halten, wenn ihr zaghaft zu werden droht, wenn euer Glaube schwach ist. Ich wende mich nicht ab von euch, selbst wenn ihr sündigt. Wie viel weniger aber, wenn ihr in Not seid. Darum glaubet und vertrauet, und es wird euch irdisch Hilfe werden. Und glaubet und vertrauet, dass ich euch auch geistig beistehe, so wie ihr mir dienen wollet. Niemals solltet ihr zweifeln am Gelingen, weil ihr euch jederzeit meine Kraft zunutze machen könnet, die euch allen zur Verfügung steht, so eurem Vorhaben, die Liebe zu mir und zum Nächsten, zugrunde liegt. Mit mir und meiner Kraft werdet ihr alles vollbringen, so ihr nur fest und ungezweifelt glaubt. Amen.